Und wenn ihr Widerstreit zwischen den beiden befürchtet, dann setzt einen Schiedsrichter aus seiner Familie und einen Schiedsrichter aus ihrer Familie ein. Das heißt, wenn in einer Ehe und zwischen zwei Leuten gibt es nun mal Unterschiede, Meinungsverschiedenheiten, und wenn die so weit gehen, dass die beiden das alleine nicht mehr zu einem friedlichen Ergebnis führen können und da keine Einigung mehr finden, dann soll die Lösung nicht direkt sein, dass man auseinandergeht, sondern nein, da soll man zur nächsten Lösung übergehen. Man soll die Familien dran beteiligen. Ja, das nicht bei jeder Kleinigkeit, sondern wirklich, wenn es ab einem bestimmten Punkt, wo es kein Weiterkommen mehr gibt. Denn wenn es zwischen zwei Leuten zu so einem Ausmaß an Meinungsverschiedenheiten und Zerwürfnis kommt, dann ist es oft nicht mehr möglich, dass beide unvoreingenommen an diese Sache herangehen. Ja, das heißt, jeder sieht sein Recht und 10 Fehler des anderen, und die eigenen Fehler sieht er vielleicht gar nicht oder nicht so groß, wie er die Fehler des Nächsten sieht. Und wenn das dann soweit ist, dann soll man nicht aufgeben, sondern man soll weiter nach Lösung suchen und die Familien dann beteiligen. Und zwar von jeder Seite soll dann jemand kommen, der natürlich dazu in der Lage ist und nicht noch alles schlimmer macht, und soll versuchen zu schlichten, soll beide Meinungen hören, gut zureden, wo es nötig ist, Lösung anbieten, wo es möglich ist, und die Familie letztendlich vor dem Zerbrechen zu bewahren. In yurida islahan, also wenn beide, Mann und Frau, eine Aussöhnung wollen, wird Allah sie beide in Einklang bringen. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Das ist also quasi hier die Bedingung, wenn beide eine Aussöhnung, Islah, wollen. Das heißt, wenn der Wille aufrichtig da ist, das Heim zu bewahren, dann wird man auch eine Bereitschaft finden, Kompromisse einzugehen und hier und da von eigenem Recht was abzugeben, Abstand zu nehmen, was auszuhalten. Wer das aber nicht will, dann den kann man auch 10, 15, 20 Vorschläge präsentieren, ihm wird trotzdem keiner zusagen. Das heißt also, was letztendlich ist wirklich wichtig, die Absicht, will man bewahren oder will man es verderben. Wenn die aufrichtige Absicht da ist, dann wird Allah auch Wege schaffen zur Übereinkunft und das Heim zu bewahren. Und wenn nicht, dann wird es kein Gericht wird es schaffen, keine Vermittlung, keine Schiedsrichter, kein ganzer Verein von Schiedsrichtern wird es nicht schaffen, die Dinge dann gerade zu richten. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Und dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. Und zu den Verwandten, den Weisen, den Armen, dem verwandten Nachbarn, dem fremden Nachbarn, dem Gefährten zur Seite, dem Sohn des Weges, das ist der Reisende, und denen, die eure rechte Hand besitzt, also die euch untergeben sind. Allah liebt nicht, wer eingebildet und prahlerisch ist. Ja, dies ist also, was zu tun ist. Hier soll man sich bemühen. Denn oft ist es auch so, dass wenn es im eigenen Heim Zerwürfnisse gibt, dann sind all diese Dinge beeinflusst. Ja, da die gottesdienstlichen Handlungen, das Abgeben können. Ja, denn die Zukunft ist unsicher, das Vertrauen in die Welt, weil in der eigenen Familie schon erschüttert, ist sowieso auf wackeligen Füßen. Und dann lieber spart man sich nur für sich selbst, man wird noch begieriger für das eigene Wohlergehen. All das sind negative Konsequenzen, mögliche Konsequenzen, die und alles leidet mehr oder weniger darunter. Die Eltern werden hier vor allem erwähnt, deren schlechte Behandlung ist ein solches großes Übel und solches große Verbrechen, dass wir erfahren aus vielen Aussagen vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass schon im Diesseits sein schlechtes Ergebnis schon mit sich bringt. Ja, und oft ist so im Leben, Allah gibt uns jemanden zur Seite, Allah gibt uns jemanden ins Leben, der für uns wirklich eine Prüfung ist. Ja, und wir sollen uns wirklich alle fragen, vielleicht erleben wir das wegen irgendeinem Vergehen, was wir selber mit eigenen Händen vorausgeschickt haben. Und dann sollen wir uns fragen, war das vielleicht ein Vergehen, das wir unseren Eltern angetan haben? An schlechter Behandlung, an grobem Ungehorsam, ja, etc. etc. Die Liste ist ewig lang. Ja, denn allgemein sind das diese Übertretungen, die uns dann vor den Augen führen, was wir selber eigentlich vorausgeschickt haben. Die Weisen und die Armen werden auch erwähnt, die Eltern nochmal, vor den Weisen und den Armen. Die Eltern, es ist sehr wichtig, dass, wenn ein solches Vergehen vorliegt, dass man Tauba macht, das Verhalten ändern will wenigstens, und dass man den Eltern nicht nur Gleiches zurückgibt, was sie einem gegeben haben, was heißt ja nicht nur, das ist sowieso unmöglich, weil sie einem so viel gegeben haben, sondern man soll in dieser Beziehung Ihsan üben. Ja, wa bil walidaini ihsana, also tut Gutes mit den Eltern. Mehr als nur, was ihr erfahren habt, sondern noch mehr das Beste, was möglich ist. Ja, das heißt, in einer Beziehung, wenn man Schwierigkeiten hat, in einer anderen Beziehung, jetzt nicht mit Eltern, was ist die Lösung? Nicht nur gottesdienstliche Handlungen, wie Gebet, wie Sadaqa, wie Abgeben, sich vor Schirk hüten, vor großen Sünden hüten, sondern Allah sagt hier, ja, in einer Eier spricht er über das Zerwürfnis in der Ehe, in der nächsten sagt er, dient Allah allein, macht kein Schirk, macht Ibadah und was macht ihr noch? Seid gut mit euren Eltern. Ja, die Lösung wird hier, ja, wir werden abgewendet von unseren eigenen Problemen und es wird gesagt, guck mal, schaut doch mal um euch herum, vielleicht habt ihr irgendjemanden nicht ihr Recht gegeben. Gebt den Eltern ihr Recht. Und mehr als das Recht, gebt ihnen die beste Behandlung, die euch möglich ist. Ja, wenn sie noch leben, pflegt die Beziehung, telefoniert, helft, unterstützt. Wenn sie schon gestorben sind, dann bittet Allah um ihre Vergebung an. Macht Dua für sie, gebt Sadaqa in ihren Namen. Ja, tut alles, was möglich ist, um gute Behandlung sie erfahren zu lassen. Ja, den Verwandten. Nach den Eltern sollt ihr gütig sein und zu den Verwandten. Den Verwandten ist auch so eine Beziehung. Da sind wir oft gut und nett, wenn man mit uns gut und nett ist. Aber dort, wo man uns schlecht behandelt, dort hören wir auch direkt auf und schweigen und sind still und wollen auch nicht mehr weiter Gütigkeit ausüben. Ja, und Allah sagt hier, nein, egal was von der anderen Seite kommt, ihr sollt gut zu den Verwandten sein. Hier ist also keine Beziehung, wo Gleiches für Gleiches Prinzip besteht, sondern Gutes für egal was. Das ist das Prinzip, mit dem man mit Verwandten verfährt. Ja, dann mit den Weisen, mit den Armen. Und das ist auch etwas, aus Hadithen erfahren wir, dass wenn das Herz hart ist, dass dort der Iman, wir können sagen, keinen Platz findet. Um das Herz weich zu machen, hat der Prophet s.a.w. empfohlen, das streicht einem Waisenkind über den Kopf. Ja, die gute Behandlung von Waisenkindern, die sich selber nicht helfen können, das macht das Herz weich. Und das wird hier auch empfohlen. Ja, und wenn das Herz weich ist, dann kommt auch wahre Iman in das Herz. Wo wahrer Iman ist, kommt auch die Hilfe von Allah. Ja, und die Enge des Herzens von den Menschen wird hier auch geheilt. Weil der engherzige Mensch, der will erstmal Gutes erfahren und dann ist auch er bereit, Gutes zu tun. Und hier lehrt Allah uns das, nein, tut denen Gutes, von denen ihr nicht zurück erwarten könnt. Die Armen, die Weisen, die sich selber nicht helfen können und schon gar nicht euch zurückzahlen können oder zurück Gutes tun können, sondern diesen Menschen auch Gutes tun. Dann den nahen Verwandten und den fernen Verwandten. Ja, den fernen schafft man ja immer noch, weil man mit denen nicht so viel zu tun hat, dass man denen Gutes tut. Den nahen Verwandten, und das wissen wir alle, mehr oder weniger, dass je näher man zusammen lebt und sich begegnet, dann dort entstehen auch Probleme. Ja, und dann entstehen auch Zerwürfnisse oder entstehen auch vielleicht sogar Streitigkeiten. Ja, und da in diesem Verhältnis soll man also nicht nur warten, bis der andere Gutes tut, sondern nein, irgendjemanden muss es ja geben, der als erstes Gutes tut. Ja, und wenn ihr Gutes tut und Gutes verbreitet, dann wird auch mehr oder weniger die andere Seite auch motiviert werden und angetrieben werden dazu, auch euch Gutes erfahren zu lassen. Und das ist auch die wahre Natur von Ihsan, dass man nämlich Allah so anbetet, als ob man ihn sehen würde. Und wenn wir ihn nicht sehen, so sieht er uns doch. Ja, dass man letztendlich für Allah tut, Gutes tut, aushält, übersieht und von ihm diese Belohnung erwartet. Mit wem soll man noch Gutes tun? Was-sahibi bil-jambi, den Gefährten zur Seite. Das kann irgendjemand sein. Dein Reisegefährte, dein Kollege, der in der Klasse neben dir sitzt, in irgendeiner Lebenssituation, irgendeine Situation mit dir teilt. Jeder, der in unserer Umgebung ist, den sollten wir gut behandeln. Jeder, der in unserer Umgebung ist, sollten wir gut, das Mindeste ist gerecht und das Rechtgebend, sollten wir gute Behandlung zukommen lassen. Ja, weil so sind nämlich die Eigenschaften derer, die Allah liebt. Ja, und wie sind sie noch? Sie behandeln sogar die gut, die ihnen untergeben sind. Wama malakat, und diejenigen, die der Besitz eurer rechten Hand sind. Inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Muhtal, Allah liebt gewiss nicht die, die muhtal sind, die nämlich eingebildet sind. Was ist eingebildet? Dass man sich nämlich einbildet, also das ist nicht wirklich so, man denkt aber trotzdem, es wäre so. Man bildet sich ein, man wäre groß. Man wäre erhaben. Ja, aber in Wahrheit ist die gesamte Welt, das gesamte Diesseits, ist bei Allah nicht so viel wert wie der Flügel einer Mücke, geschweige denn eine einzelne Person. Und wenn man eine solche Haltung hat, dass man sich sehr hoch wähnt und sich groß wähnt, dann aus genau solch einer Haltung heraus entstehen ja genau diese Übel. Deswegen behandelt man andere verächtlich. Deswegen betrachtet man andere als geringwertig. Deswegen fühlt man sich anderen gegenüber erhaben. Deswegen nimmt man das Recht anderer und betrachtet das als eine Kleinigkeit. Und wen liebt Allah noch nicht? Diejenigen, die prahlerisch sind, Fakhura. Die zwar wenig tun, aber das Wenige, was sie vielleicht tun oder vielleicht sogar das, was sie gar nicht getan haben, an Taten, an Eigenschaften, an angeblichen Besitztümern und ihrer eigenen Person und ihren eigenen Talenten, das loben sie, sie lieben es zu loben, darüber zu sprechen, es immer wieder zu erwähnen, zu preisen und aus einer kleinen Tat eine große zu machen, ihre Leistungen immer wieder zu beschönigend zu erwähnen, solche mag Allah auch nicht. Ja, was liebt Allah dann? Genau das Gegenteil, die Demütigen, die andere vor sich bevorzugen, die andere nützen und selbst dabei noch fürchten, dass hoffentlich nimmt Allah meine Tat an. Ja, und das Übel anderer auch aushalten mal und nicht direkt sagen, nein, jetzt werde ich auch mit Schlechtem antworten. Ja, wie sind diese Eingebildeten und Prahlerischen? Das sind diejenigen, die geizen und den Menschen befehlen, geizig zu sein. Die sind selber geizig? Ja, wenn sie mal was tun sollen, wenn sie mal was abgeben sollen, dann tun sie das nicht. Warum? Weil sie für sich selber darin keinen Profit, keinen Nutzen sehen. Ja, sie sind geizig, sie wollen alles für sich, ihren eigenen Nutzen, ihre eigene Person zurückhalten. Und nicht nur das, sie gehen in ihrem Unrecht noch einen Schritt weiter und sie gebieten noch anderen den Geiz. Ja, dann ist es ja so, wenn alle etwas tun und du als Einziger es nicht tust, dann fällt es ja noch mehr auf. Ja, um diesen Makel von sich selber zu verbergen und zu bedecken, befehlen sie auch anderen dieser Krankheit zum Opfer zu fallen, nämlich die Krankheit des Geizes, damit sie ihre eigenen Makel und Mängel noch mehr verbergen können. Was tun sie noch? Und sie verbergen, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat. Sie verbergen, ja, wenn Allah ihnen etwas gibt, an Besitz, sogar vielleicht an Wissen oder an irgendetwas, was man teilen könnte, dann verbergen sie das aus der Furcht, dass nicht, dass jemand danach fragt. Nicht, dass ich mit jemandem teilen muss. Nicht, dass ich davon etwas abgeben muss. Für die Ungläubigen haben wir schmachvolle Strafe bereitet. Wen mag Allah auch nicht? Und diejenigen, die ihren Besitz ausgeben, um von den Menschen gesehen zu werden und nicht an Allah und auch nicht an den jüngsten Tag glauben. Wer den Satan zum Gesellen hat, der hat da einen bösen Gesellen. Ja, das heißt, die geben schon mal aus, aber warum? Um von den Menschen gesehen zu werden. Ja, das ist dieser Nutzen, den sie dann für sich selber sehen. Dass die Leute sie für großzügig oder freigebig halten. Und für diesen Nutzen, um gesehen zu werden, um Augendienerei zu begehen, dafür geben sie dann mal auch aus. Ja, aber Allah sagt, nein, diese in Wahrheit haben keinen wahren Iman. Ja, die suchen nur die Gelegenheit, um sich wieder selber zu nutzen und geben abgezählt ab und geben ungern ab, nur für ihren eigenen geringwertigen Nutzen. Und das ist, Allah sagt über sie, sie glauben nicht an Allah und auch nicht an den jüngsten Tag. Und was ist ihr Geselle? Wer ist ihr Geselle und Gefährte? Shaitan ist ihr Geselle. Dieser Shaitan kann von Menschen oder von den Djinn sein. Ja, es gibt Shaitan al-Ins und Shayatin al-Djinn. Beide werden als Shayatin, als Rebellen gegenüber Allah bezeichnet. Und das sind dann ihre Gefährten. Ja, der wahre Gläubige, da im Gegensatz dazu, der sucht die Gelegenheiten, Gutes zu tun. Der tut das für die Zufriedenheit Allahs und nicht um seine eigene Größe zu feiern oder seine eigene Größe in den Augen anderer zu suchen. Und für solche, sagt Allah, die aufrichtig für Allah geben und geduldig sind und aushalten, dass innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab, dass wahrlich den geduldigen Standhaften wird ihre Belohnung voll und ganz gegeben werden und zwar ohne zu berechnen. Ja, wer aber abzählt und ungerne gibt, der wird dementsprechend am Tag der Auferstehung auch behandelt werden. Was würde es ihnen denn ausmachen, wenn sie an Allah und den jüngsten Tag glaubten und von dem, womit Allah sie versorgt hat, ausgeben? Aber Allah weiß über sie wohl Bescheid. Allah tut gewiss nicht im Gewicht eines Stäubchens Unrecht. Und wenn es eine gute Tat ist, vervielfacht er sie und gibt von sich aus großartigen Lohn. Aber wie wird es sein, wenn wir von jeder Gemeinschaft einen Zeugen bringen und dich über diese da als Zeugen bringen? Nochmal diese gute Tat und Allah vervielfacht sie. Ja, das heißt, kein Stäubchen an Tat geht verloren. Das, ja, wenn wir uns mal ganz bildlich vorstellen, wenn jemand einen Text schreibt und er hat vergessen, einen Punkt zu setzen. Und ihr kommt und helft ihm und verbessert ihn und bringt ihm bei, dass es wichtig ist, einen Punkt zu setzen und macht diesen kleinen Punkt dorthin. Sogar das wird bei Allah gezählt. Und wenn es aufrichtig getan ist und wohlwollend getan ist, Allah kann diesen kleinen Punkt an, guten, an einer guten Tat zu einem Größe von einem Berg vervielfachen und euch Belohnung geben, als ob ihr Berge von Taten gegeben habt, je aufrichtiger und reiner die Tat für Allah ist. Und somit, jeder Prophet war für die Leute seiner Zeit ein Zeuge, dass er die Botschaft Allahs überbracht hat. Genauso wird auch unser Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, über seine Umma ein Zeuge sein, dass ich habe die Botschaft überbracht. Dementsprechend hat er auch bei der Hajj, die er gemacht hat, Hajjatul Wida, hat der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, vor der versammelten Menge dreimal gefragt, das Hal ballaghtu, habe ich euch überbracht? Habe ich euch die Botschaft überbracht? Habe ich euch die Botschaft überbracht? Und alle antworten, das ja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, du hast uns die Botschaft überbracht. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, hob seinen Zeigefinger in die Höhe und ja, rief Allah zum Zeugen auf, das Allahumma ashhad, o Allah, sei du Zeuge, o Allah, sei du Zeuge, o Allah, sei du ein Zeuge, dass mein Volk hat mir bestätigt, ich habe die Botschaft überbracht. Ja? Das ist etwas... Gut, wir sind jetzt keine, nicht in dieser Rolle von natürlich des Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, aber wenn wir uns alle mal fragen würden, das können wir Allah zum Zeugen rufen, nur für die Tatsache, dass, oh Allah, ich habe alles getan, was ich konnte, um deinen Dien zu unterstützen. Ja, und das kann sehr verschieden sein. Die Mittel und die Umstände sind sehr verschieden. Aber alles, was ich oder was mir zur Verfügung stand an Möglichkeiten, habe ich die wirklich ausgeschöpft, um für den Dien von Allah alles zu tun. Ja, und das fängt natürlich erstmal auch beim eigenen Verständnis an. Sprich beim Lernen. Ja, soweit man natürlich kann. An jenem Tag hätten es diejenigen gern, die ungläubig waren und sich dem Gesandten widersetzten, wenn sie gleich der Erde wären. Und sie werden vor Allah keine Aussage verheimlichen. Ja, weil an jedem Tag kommt nämlich alles das raus, was man im Inneren verborgen gehalten hat. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Und wenn das übel und verwerflich war und das alles dann manifestiert wird und rausgebracht wird, dann wird das für manche ein sehr schlimmer Tag sein. Allah möge uns alle davor bewahren. O, die ihr glaubt, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt. Ja, also das Gebet soll im Zustand von Bewusstsein gesprochen werden. Man soll wissen, was man sagt. Ja, das war am Anfang, wo der Genuss von Betörendem noch nicht völlig verboten war. Das sind jetzt die Anfänge von diesem Verbot, die offenbart wurden. Es wurde also schrittweise verboten. In einem Hadith heißt es zum Beispiel auch, für das Bewusstsein im Allgemeinen, dass man beim Gebet bewusst sprechen soll, wissen soll, was man sagt, dass laka min salatika ma aqalta minha, das für dich ist von deinem Gebet, was du davon verstanden hast. Ja, deswegen, von manchen wird das Gebet 90% akzeptiert, von manchen 70%, von manchen 80%, von manchen vielleicht auch gar nicht, wie von den Munafiqin, die einfach vielleicht etwas sagen, ohne es so zu meinen oder zu wissen, was sie da sagen. O, die ihr glaubt, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt. Noch im Zustand der Unreinheit. Das ist die rituelle Unreinheit nach dem ehelichen Verkehr, nach der Periode für die Frau, nach der Menstruation oder nach dem Wochenbett. Verschiedene Umstände. Es sei denn, ihr geht bloß vorbei, also vorbei in der Moschee ist damit gemeint, bis ihr den ganzen Körper gewaschen habt. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise oder jemand von euch vom Abort kommt oder ihr Frauen berührt habt und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht euch über das Gesicht und die Hände. Der Tayammum ist hier angesprochen, die Ersatzwaschung in Anführungsstrichen für den Zustand, wenn Wasser nicht vorhanden ist oder wenn das Gebrauchen des Wassers nicht möglich ist. Allah ist allverzeihend und allvergebend. Ihr merkt bei der Erklärung der Verse, das ist hier kein Kurs um Fiqh, ja, um die Regeln und die Ahkam, die Befehle und die Verhältnismäßigkeiten von erlaubt, nicht erlaubt, befohlen, nicht befohlen, um das alles zu lernen. Ja, das ist hier kein Kurs dafür, das würde dem niemals gerecht werden. Wir wollen einfach nur den Text von die Verse einfach nur grob verstehen. Allah ist allverzeihend und allvergebend. Jetzt ab hier wird wieder ein bisschen über die Ahl al-Kitab gesprochen und dann später auch über die Munafiqin, über die Heuchler. Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie erkaufen das Irregehen und wollen, dass auch ihr vom Weg abirrt. Ja, Teil des Buches kann bedeuten, dass sie es zwar äußerlich lasen, aber die Bedeutung völlig verloren gegangen war, oder auch, dass sie nur einen bestimmten Teil immer lasen und anderen Teil vernachlässigten. Ja, das hat verschiedene Bedeutungen haben. Allah weiß sehr wohl über eure Feinde Bescheid. Und Allah genügt als Schutzherr und Allah genügt als Helfer. Unter denjenigen, die dem Judentum angehören, verdrehen manche den Sinn der Worte und sagen, wir hören, doch wir widersetzen uns. Sami'na wa ata'na. Ja, das anstatt, wie wir am Ende von Surat al-Baqarah lasen. Sami'na wa ata'na. Wir hören und wir gehorchen. Anstatt das zu sagen, sagen sie, wir hören, doch wir sind ungehorsam. Doch wir widersetzen uns. Ja, die verdrehten die Worte, wenn sie zur Sitzung des Gesandten sallallahu alaihi wasallam kamen. Dann machten sie mit dieser Art von Benehmen sich lustig. Ja, manche von ihnen, wie es hier auch steht. Und sie sagten noch, und höre, als ob du nicht hörtest. Ja, sie sagten, höre Isma, höre und so, Ghayra Musma'in. Ghayra Musma'in bedeutet auch so eine Art von jemandem eine schlechte Dua geben, das mögest du nicht gehört werden. Ja, hör uns zu, oder mögest, aber innerlich sagten sie dazu, das mögest du taub sein, mögest du nicht gehört werden oder mögest du nicht hören können. Ja, also eine schlechte Verwünschung, eine schlechte Dua gegen den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, womit sie ihren Unwillen und ihre Feindseligkeit ja, zeigten und Ausdruck verliehen. Als ob du nicht hörtest. Ra'ina, wobei sie mit ihren Zungen verdrehten und die Religion schmähten. Ja, das hatten wir schon in Surat al-Baqarah auch besprochen. Ra'ina bedeutet eigentlich unser Hirte. Es war auch eine Schmähung, eine Beleidigung, eine unerhörte Beleidigung des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Layyim bi al-sinatihim, was machten sie? Sie verdrehen ihre Zungen, wa ta'anam fid-din, und die Religion schmähen. Wenn sie gesagt hätten, wir hören und gehorchen und höre und unwurna, wäre es wahrlich besser und richtiger für sie. Aber Allah hat sie für ihren Unglauben verflucht, darum glauben sie nur wenig. Ja, was wir hier vor allem merken, das Außen und das Innen von diesen Menschen komplett verschieden. Sie sagen etwas, im Herzen tragen sie etwas anderes. Sie sagen etwas und verdrehen die Worte, weil das, was innen ihren Herzen an Feindseligkeit und üblem Argwohn verborgen ist und ihr Abscheu auch verborgen ist, weil sie das dann verbergen wollen. Ja, und der Gläubige ist genau das Gegenteil. Wenn er innen mal Übles findet, dann versucht er das zu bereinigen und es im Einklang zu bringen mit dem, was er auch nach außen gibt. Ja, so wie wir unser Gesicht auch mehrmals am Tag sogar waschen, so muss auch das Herz immer wieder gereinigt werden von all diesen Übeln, die sich dort verborgen halten. O ihr, denen die Schrift gegeben wurde, glaubt an das, was wir offenbart haben, das zu bestätigen, was euch bereits vorliegt. Bevor wir Gesichter auslöschen und nach hinten versetzen oder sie verfluchen, wie wir die Sabbatleute verfluchten. Allahs Anordnung wird stets ausgeführt. Ja, wir sehen hier, dass manche Sachen also so verheerend und ungeheuerlich sind, dass sie sogar schon von Allah im Diesseits bestraft werden. Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Doch was außer diesem ist, vergibt er, wem er will. Wer Allah etwas beigesellt, der hat fürwahr eine gewaltige Sünde ersonnen. Ja, es ist nur Allahs Wille. Wem er will, vergibt er. Wem er nicht will, vergibt er nicht. Das heißt, es ist sehr gefährlich, auf einer Sünde bestehen zu bleiben. Ja, sondern was soll der Gläubige tun? Immer wieder zur Vergebung, zur Reue zurückkommen und Allah darum anflehen, dass er ihm seine Sünden vergeben möge. Siehst du nicht jene, die sich selbst für lauter erklären, also für rein, für gereinigt erklären? Nein, vielmehr läutert Allah, wen er will. Und ihnen wird nicht um ein Fädchen Unrecht zugefügt. Ja, damit sind erstmal die Ahl al-Kitab angesprochen und jeder, wer so ist. Ja, jeder, der sich so benimmt, der ist damit angesprochen. Die nämlich von sich dachten, wir sind Auserwählte, wir sind schon Gereinigte, ja, wir sind reines Herzens, wir sind die Nachkommen von Propheten, wir werden nicht bestraft werden, selbst wenn, dann nur für abgezählte Tage. All diese ganze Einstellung von schon wo angekommen sein. Ja, dass Allah schon mit einem zufrieden ist, egal was man da noch tut, das ist bei Allah streng verurteilt. Schau, wie sie gegen Allah Lügen ersinnen. Das allein schon genügt als deutliche Sünde. Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie glaubten an Zauberei und falsche Götter und sagen von denen, die ungläubig sind, diese da sind eher auf den rechten Weg geleitet als die Gläubigen. Ja, sie, Ahl al-Kitab, ließen ihr Buch, das Befolgen ihres Buches, und folgten dem Aberglauben der Zauberei, ja, den Geschichten und eine Art von Legende, ja, dass man falschen Geschichten eher folgt als dem, was Allah offenbart hat. Das sind diejenigen, die Allah verflucht hat. Und wenn Allah verflucht, für den wirst du keinen Helfer finden. Ulaika alladhina la'anahumullah. Die La'na, der Fluch, bedeutet die Ferne von Allahs Barmherzigkeit. Und ein Zeichen davon ist, dass man nicht befähigt ist, Gutes zu tun. Ja, was heißt das? Das heißt, wenn die Barmherzigkeit Allahs nicht da ist, dann kann die gute Tat, die Gelegenheit zur guten Tat, kann vor unseren Augen sein, aber wir sind nicht befähigt, sie zu tun. Ja, das heißt also, wenn der Mensch Allahs Buch, für uns bedeutet das der Koran, wenn er ihn verlässt, missachtet, vernachlässigt und anderen Dingen folgt, dann wird auch zu ihm die Barmherzigkeit Allahs nicht kommen können. Ja, denn durch dieses Buch finden wir die Barmherzigkeit von Allah. Oder haben Sie etwa einen Anteil an der Herrschaft? Dann würden Sie den Menschen nicht ein Dattelkerngrübchen abgeben. Also wenn Sie verteilen würden, die Herrschaft Allahs, dann wegen Ihrem Geiz und Ihrer Gier, würden Sie gar keinem etwas abgeben. Oder beneiden Sie die Menschen um das, was Allah ihnen von seiner Huld gegeben hat. Ja, die Menschen sind hier, die beneidet werden, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam und seine Gefolgschaft. Nun, wir gaben der Sippe Ibrahims alaihi salam die Schrift und die Weisheit und gaben ihnen gewaltige Herrschaft. Unter ihnen gab es manche, die daran glaubten und manche, die davon abhielten. Und die Hölle genügt als Feuerglut. Diejenigen, die unsere Zeichen verleugnen, werden wir gewiss einen Feuer aussetzen. Jedes Mal, wenn ihre Haut verbrannt ist, tauschen wir sie ihnen gegen eine andere Haut aus, damit sie die Strafe kosten. Allah ist allmächtig und allweise. Allah möge uns bewahren. Diejenigen aber, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, werden wir in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Darin haben sie vollkommen gereinigte Gattinnen und wir lassen sie in vollkommene Schatten eingehen. Allah befiehlt euch, anvertraute Güter ihren Eigentümern wieder auszuhändigen und, wenn ihr zwischen den Menschen richtet, in Gerechtigkeit zu richten. Wie trefflich ist das, womit Allah euch ermahnt. Gewiss, Allah ist allhörend und allsehend. O, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern unter euch. Ja, das heißt, wenn nach Allah und nach dem Gesandten andere Autoritäten über euch ernannt werden, natürlich gibt es da Bedingungen, die eingehalten werden müssen. Ja, aber an sich wird hier befohlen, den Befehlshabern, den Autoritäten zu gehorchen. Ja, Disziplin und Ordnung sind Grundwerte. Wenn ihr miteinander über etwas streitet, ja, und das kann auch unter Gläubigen also entstehen, ein Streit miteinander, dann bringt es vor Allah und dem Gesandten. Ja, dann schaut zurück, das wie ist es vorgegeben in Koran und in der Sunna des Propheten, wie soll man mit so etwas umgehen? Wenn ihr wirklich an Allah und den jüngsten Tag glaubt, das ist am besten und am ehesten ein guter Ausgang. Ja, also ein Zeichen von Iman an Allah und den jüngsten Tag ist, dass man die Streitigkeiten vor dem Gesandten, sprich vor die Sunna, vor dem Koran, vor Allah bringt. Und das ist hier vorgegeben. Siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir als Offenbarung herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde, während sie sich in Entscheidungsfragen an falsche Götter wenden wollen, wo ihnen doch befohlen worden ist, es zu verleugnen? Aber der Satan will sie weit in die Irre führen. Ja, die Munafiqin sind hier angesprochen. Die verhielten sich so, dass wenn sie wussten, es würde nicht für sie in ihrem Sinne entschieden werden, dann kamen sie erst gar nicht zum Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, der in Medina die oberste gerichtliche Autorität auch war, sondern dann gingen sie zu anderen Gerichten, ja, zu anderen Autoritäten in ihren Augen, obwohl ihnen doch geboten worden war, als Gläubige, als aufrichtig Gläubige, diesen anderen Autoritäten neben Koran und Sunna zu verleugnen, Kufr mit diesen falschen Autoritäten zu machen. Ja, aber die Munafiqin, die das nicht anerkennen wollten, den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, als Gerechten, als Gerechtigkeit übenden Führer und Autorität, die handelten auf diese falsche Art und Weise. Und wenn man zu ihnen sagt, kommt her zu dem, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, und zum Gesandten, siehst du die Heuchler sich nachdrücklich abwenden. Aber wie ist es, wenn sie ein Unglück trifft für das, was ihre Hände vorausgeschickt haben, und sie hierauf zu dir kommen und bei Allah schwören, wir wollten es ja nur gut machen und Einklang herstellen. Ja, also wenn sie dann schlechte Erfahrungen machen wegen ihrem schlechten Verhalten, dann finden sie wieder Ausreden und wenden alles von sich ab und behaupten, sie hätten ja nur Gutes im Schilde geführt. Das sind diejenigen, von denen Allah weiß, was in ihren Herzen ist. So wende dich von ihnen ab, ermahne sie und sage zu ihnen über sie selbst eindringliche Worte. Ja, was bedeutet das? Dass selbst wenn man von Leuten umgeben ist, die ein solches Verhalten zeigen, wie hier die Munafiqin beschrieben werden, Ja, und man weiß irgendwo, das sind nicht dir aufrichtig Ergebene. Das ist jetzt die Verführungspersönlichkeiten, wie der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam. Und er wusste genau, das sind nicht Leute, die ihm aufrichtig loyal ergeben waren. Was wird ihm hier gesagt? Was ist die Lösung? Fa'arid anhum. Wende dich von ihnen ab. So tun, als ob man nicht wüsste, was sie da an Schlechtem tun. Ignorieren. I'rad bedeutet ignorieren, abwenden in dem Sinne, dass man ja, es einfach übersieht und nicht darauf eingeht, was sie da an Üblem getan haben. Ja, so sich so verhalten, als ob man nicht wüsste. Das Ignorieren. Was soll er noch machen? Und ermahne sie. Das Wort, das im Arabischen dafür benutzt wird, wa'idhum. Wa'ad ist, wie gesagt, hatten wir schon mal, eine solche Ermahnung, die das Herz erweicht. Ja, das nimm sie beiseite, red mit ihnen, sprich ihnen gut zu, erkläre ihnen, ermahne sie auf eine solche Art und Weise, dass ihr Herz erweicht wird. Vielleicht werden sie sich auch bessern. Ja, diese Hoffnung ist trotzdem noch da, dass sie sich bessern, vielleicht ablassen von dem, was sie an Üblem tun. Und was wird noch als Lösung hier vorgegeben? Und sagt zu ihnen über sie selbst eindringliche Worte. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيرًا. Eindringliche Worte, erreichende Worte. Ein eindringliches Wort, ein Wort, welches den Zuhörer erreicht, ist wirklich ein Wort, das nur mit Allahs Erlaubnis passiert. Das Wort, das für eigene Zwecke gesprochen wird, aus Rache heraus, aus dem Schmerz heraus, aus Vergeltung. In dieser Rede wird auch immer Härte sein, Verachtung sein, Stichelei vorkommen. Ja, und dann wird niemals der feindlich Gesinnte loyal zu dir werden. Deswegen, Allah wusste, das sind Munafiqin. Der Gesandte s.a.w. sah ihr schlechtes Verhalten. Aber trotzdem wird hier dem Gesandten eine solche Größe und Erhabenheit des Charakters vorgegeben, dass so muss eine Führungspersönlichkeit sein. Dass mit denen, die gut zu ihm sind, ist er sowieso gut. Und auch die, die ihm nicht so loyal ergeben sind, auch die behandelt er gut. Und nur so ist eine Arbeit überhaupt möglich. Denn sonst wird es nur Unruhe und nur Zwistigkeiten und Zerwürfnisse geben. Ja, und stellt euch jetzt mal kurz vor, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Munafiqin, und vergesst nicht, die Munafiqin waren äußerlich ganz normale Muslime. Ja, Allah informiert hier, dass das Munafiqin sind. Aber äußerlich gesehen waren sie vollkommener, normaler Teil der islamischen Gesellschaft. Hätte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nun angefangen, diese Menschen öffentlich jeden zweiten Tag zu bestrafen, wo wäre dann die Einheit der Muslime geblieben? Ja, weil vergesst nicht, die Belagerungen und feindselige Vorgehen von außen, die waren ja sowieso da gegen diese kleine Gemeinschaft in Medina. Mal Badr, mal Uhud, mal andere Angriffe, mal kleinere Belagerungen und Feindseligkeiten, die gegen sie geführt wurden. Und dann soll noch innen Streit und Zwist sein? Ja, dann wäre kein Bestand mehr möglich gewesen. Ja, und das ist ein großes Beispiel. Das ist natürlich auf einer großen Ebene. Jetzt holen wir das runter auf die eigene Ebene. Ins Haus, in der eigenen Umgebung. Wenn draußen schon so viele Unruhen und so viele Zwistigkeiten sind, dann ist es nicht Klugheit und es führt zu keinem guten Ergebnis, wenn man dann im Inneren, häuslichen Leben, im eigenen Heim, in der eigenen Familie, auch noch jede Kleinigkeit mit einer solchen Art und Weise damit umgeht, dass man sie, anstatt sie zu kleiner zu machen, sie noch größer und noch mehr zum Verbreiten bringt. Ja, also den gegenseitigen Respekt nicht lassen, das Übersehen üben, das Ignorieren üben. Nicht mit Stichelei wird man erreichen, dass der andere sich gut zu dir verhält. Ja, mit Härte und Stichelei. Sondern was braucht man wieder? Sabr und Taqwa. Ja, i'rad, als ob nichts passiert ist. Nicht vor allen bloßstellen, blamieren, noch mehr aufhetzen, noch mehr Spaltung schaffen, weil manche sich dann auf die Seite von dem stellen, den sie für ungerecht behandelt empfinden. Ja, und so zu noch mehr Zerwürfnis in der Gesellschaft dann führen. Unsere Lehrerin hat uns dazu ein Beispiel mal erzählt, dass eine Frau kam mal zu ihr und hatte ihre schon fast erwachsenen Töchter mit dabei und sagte vor allen Menschen, dass ja hier in dieser Tochter ist Shaitan drin. Sag ihr ein gutes Wort. Ja, vor allen Menschen, was für ein Rat kann man jetzt an diese Tochter geben, die sich vor allen bloßgestellt und vorgeführt fühlt? Ja, wie soll man jetzt dieses Herz noch erweichen können? Ja, dann ist wa'idhum gar nicht mehr möglich. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيرًا. Dann, weil man alle Türe schon zugemacht hat. Ja, also die Gefahren waren außerhalb Medina vorhanden und auch in Medina waren sie also da, aber der Gesandte sallallahu alaihi wasallam kontrollierte diese innere Unruhen. Er machte nie eine große Sache daraus. Er ließ es nie ausarten und er ließ es nie noch mehr ausbreiten. Ja, und das heißt, wenn wir sagen, der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgen, dann müssen wir auch in dieser Art und Weise, wie hat er Islah gemacht? Wie hat er die Leute zusammengehalten? Wie ist er mit solchen Menschen, die so ein schlechtes Verhalten und von Allah grob verurteiltes Verhalten begangen haben, wie ist er mit diesen Menschen nach Allahs Befehl vorgegangen? Und in diesem Ittiba und auf diesem Weg werden wir dann auch Erfolg finden. Und das ist oft unser Problem. Wir vergessen oft, worum es eigentlich geht, die eigentliche gemeinschaftliche Arbeit oder was war jetzt nochmal unser Projekt oder was war nochmal das Wichtigste, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Das vergessen wir, das gerät in den Hintergrund und alles, was wir sehen, ist dieser eine Fehler, den unser Mitmensch, Verwandter, Familienmitglied, wer auch immer, dieser eine Fehler, den er gemacht hat, der wird dann diskutiert, der wird nochmal hervorgeholt, der wird nochmal ausgebreitet, der muss nochmal unter jeden selbst Unbeteiligten nochmal, wie sagt man, mitgeteilt werden und ausgebreitet werden, bis es eine riesen Sache geworden ist, die dann gar nicht mehr wieder rückgängig gemacht werden kann. Ja, und was passiert? Der Weg wird aus den Augen verloren. Das ist so wie beim Fahren, wenn man nicht auf den Weg achtet, sondern rechts und links sich von jeder Kleinigkeit ablenken lässt, dass, oh, warum liegt da Müll auf der Straße und warum liegt das da und warum, und sich von jeder Sache ablenken lässt, dann kann man nur verloren gehen. Ja, deswegen, Wohlergehen liegt in dem Folgen des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, in allem, was er getan hat.